Liebe, der Wirt einer Kneipe im südlichsten Spanien kannte uns gut. 3 Wochen lang waren wir jede Nacht bei ihm, denn er hatte Feuer im Blut. Er spielt am Abend auf seiner Gitarre die Lieder, die alle verstehen. Und keiner, auch wenn schon längst Mitternacht war, wollte so früh nach Hause gehen. Wir bleiben noch etwas hier, die Freunde sind alle dafür. Wir machen es uns noch gemütlich, ja, wir bleiben noch etwas hier. Wir bleiben noch etwas hier und schauen auch nicht auf die Uhr. Wer weiß, wann es wieder so schön sein wird. Wir bleiben noch etwas hier. Wir bleiben noch etwas hier. Don Pepe, der Wirt, war sehr reich, nur im Herzen, denn Güter, die hatte er nicht. In seiner Taverne gab's nicht mal ein Dach, ein paar Kerzen besorgten das Licht. Doch spanischer Wein auf den Tischen aus Holz, das genügt, um glücklich zu sein. Und wenn da noch Carmen Flamenco tanzte, kam Stimmung von ganz allein. Wir bleiben noch etwas hier, die Freunde sind alle dafür. Wir machen es uns noch gemütlich, ja, wir bleiben noch etwas hier. Wir bleiben noch etwas hier und schauen auch nicht auf die Uhr. Wer weiß, wann es wieder so schön sein wird. Wir bleiben noch etwas hier. Pepe, der Wirt, ja, der wusste genau, dass die Nacht die letzte war. Der Augenblick würde bald kommen und er müsse sagen, bis nächstes Jahr. Er spielte mit seinen Gefühlen und glaubte, wir sehen seine Tränen nicht. Doch dann schloss er lachend die Kneipe ab und sagte uns ins Gesicht: Wir bleiben noch etwas hier. Die Freunde sind alle dafür. Wir machen es uns noch gemütlich, ja, wir bleiben noch etwas hier. Wir bleiben noch etwas hier und schauen auch nicht auf die Uhr. Wer weiß, wann es wieder so schön sein wird. Wir bleiben noch etwas hier. Wir bleiben noch etwas hier. Wir bleiben noch etwas hier. Olé!